بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معز الإسلام بنصره، ومذل الشرك بقهره، ومصرف الأمور بأمره، ومستدرج الكافرين بمكره، الذي قدر الأيام دولا بعدله، وجعل العاقبة للمتقين بفضله. والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى إلى يوم الدين أثره. أما بعد، wir haben heute den 66. Fajr-Unterricht von das Buch Jami' al-Ulum al-Hikam von Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah. Und wir beginnen heute mit dem 16. Hadith an Abi Huraira radiyallahu anhu, an rajulan qala lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam: أوصني. قال لا تغضب. فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. Also von Abu Huraira radiallahu anhu, dass ein Mann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam sagte: Lege mir was nahe. Er sagte: Werde nicht wütend. So wiederholte er es mehrmals. Er sagte, yani die Frage, er sagte: Werde nicht wütend. Überliefert bei Al-Bukhari. Dieser Hadith überlieferte Al-Bukhari, das sagt Ibn Rajab jetzt, dieser Hadith überlieferte Al-Bukhari von dem Weg von Abi al-Husayn al-Asti, von Abi Salih, von Abi Hurayrata radiallahu anhu, und Muslim überlieferte es nicht. Yani Al-Bukhari überlieferte ihn alleine. Weil Al-A'mash überlieferte ihn von Abi Salih, und bei ihm war dann die Überlieferung problematisch, oder er kannte sich dann bei der Überlieferungskette nicht aus. So sagte man von ihm, von Abi Salih, von Abu Huraira, wie die Aussage von Abi Hussein. Und es wurde gesagt von ihm, yani von Al-Amash, von Abi Salih, von Abi Sa'id al-Khudri, und bei Yahya ibn Ma'in, ist, dass dies das Richtigere ist. Und es wurde auch gesagt von ihm, von Abi Salih, von Abi Huraira und Abu Sa'id. Und es wurde auch gesagt von ihm, yani von Al-Amash, von Abi Salih, von Abi Huraira oder Jabir ibn Abdullah radiallahu anhuma. Und es wurde auch gesagt von ihm, von Abi Salih, von einem von den Sahaba, der nicht genannt wurde. Ja, nicht namentlich genannt wurde. Und At-Tirmidhi, das sind alles andere Überlieferungsketten. Okay? Die Überlieferung von Al-Bukhari ist von Abi al-Husayn al-Asdi, von Abi Salih, von Abi Huraira. Okay? Die anderen Überlieferungsketten, die ich genannt habe, sind andere. Und At-Tirmidhi überlieferte diesen Hadith von dem Weg von Abi al-Husayn auch. Und der Wortlaut bei ihm ist: Ein Mann kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte: Ja, Rasulallah, lehre mir etwas und lass es nicht zu viel über mich sein, damit ich es vielleicht verstehe. Er sagte: Werde nicht wütend. So wiederholte er es mehrmals. Und bei jedes Mal sagte er ihm: Werde nicht wütend. Und in einer anderen Überlieferung von jemand anderen, außer Tirmidhi, er sagte: Ich sagte: Ja, Rasulallah, weise mich auf eine Tat, die mich in Jannah eintreten lässt, und lass es nicht zu viel über mich werden. Er sagte: Werde nicht wütend. So, dieser Mann forderte von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er ihm etwas Kurzes, aber Sammelndes, yani Umfassendes, etwas Kurzes nahelegt, das alle oder die Eigenschaften des Gutes umfasst, damit er von ihm das lernt, aus Angst, dass er es nicht auswendig lernt, weil es zu viel ist. Deswegen forderte er etwas Kurzes. So legte ihm der Prophet sallallahu alaihi wasallam nahe, dass er ihm nicht wütend wird. Und er dann forderte der Mann, fragte mehrmals wieder. Und er bei jedes Mal wiederholt ihm, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam wiederholt ihm bei jedes Mal die Antwort oder diese Antwort. So, dies weist darauf, dass die Wut, die das Böse oder das Schlechte umfasst, und dass die Vorsicht davon das Gute umfasst. Und vielleicht war dieser Mann, der den Propheten sallallahu alaihi wasallam fragte, Abu Darda radiallahu anhu. Denn At-Tabarani überlieferte von den Hadith von Abu Darda radiallahu anhu, dass er sagte, ich sagte, ja Rasulallah, weise mich auf eine Tat, welche mich in Jannah eintreten lässt. Er sagte, werd nicht wütend, und für dich ist Al-Jannah. Und es wurde überliefert von Ahnaf ibn Qais, von seinem Onkel Jariyat ibn Qudama, dass ein Mann sagte, ja Rasulallah, sage mir eine Aussage und lass es wenig werden, vielleicht verstehe ich es. Er sagte, werde nicht wütend. So wiederholte er ihm wieder die Frage mehrmals, und er sagt ihm bei jedes Mal, werd nicht wütend. Überliefert bei Ahmad und bei einer anderen Überlieferung von ihm ist, dass Jariyah ibn Qudama sagte, ich fragte den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann nannte er den Hadith. So, dies lässt die Annahme überwiegen, dass der Fragende Jariyah ibn Qudama ist. Jedoch erwähnt der Imam Ahmad von Yahya al-Qattan, dass er sagte, so sagte es Hisham. Ja, so sagte es Hisham. Er meint damit, yani, dass Hisham erwähnt hat in den Hadith, dass Jariya den Propheten sallallahu alaihi wasallam fragte. Yahya sagte, und sie sagen, er hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht erlebt. Okay. Und so sagt er auch, Al-Ajli und andere, dass er ein Tabi'i ist und nicht ein Sahabi. Und Imam Ahmad überlieferte von dem Hadith von Al-Zahri, von Humayd ibn Abd al-Rahman, von einem Mann, von den Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, ich sagte, ja Rasulallah, lege mir was nahe. Er sagte, werd nicht wütend. Da sagte der Mann, so dachte ich ein bisschen nach. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, was er sagte. So ist, so umfasst das Schlechte, die Wut, alles Schlechte. Und Imam Malik überlieferte es in Al-Muwatta von Al-Zahri von Hamid als Hadith Mursal. Und Imam Ahmad überlieferte von Hadith von Abdullah ibn Amr, dass er den Propheten sallallahu alaihi wasallam fragte, was lässt mich vor der Wut Allahs wegkommen, yani fernbleiben. Von der Wut Allahs azza wa jal fernbleiben. Er sagte, werde nicht wütend. Und die Aussage des Sahabis, ich dachte ein bisschen über das, was er sagte, über das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Überlieferung war, ich dachte ein bisschen nach über das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, so fand ich heraus, dass die Wut alles Schlechte umfasst. Diese Aussage beweist oder weist darauf, auf das, was wir bereits erwähnten, dass die Wut, die, yani was Ibn Rajab bereits erwähnten, dass die Wut alles Schlechte umfasst. Und Ja'far ibn Muhammad sagte, Al-Ghadab miftahu al-Shar, au miftahu kulli Shar. Al-Ghadab, die Wut, ist der Schlüssel für alles Schlechte oder jedes Schlechtes. Und es wurde zu Abdullah ibn Mubarak gesagt, fasse uns das schöne Benehmen in einem Wort. Er sagte, das Unterlassen des Wutes. Und genauso deutete es Imam Ahmad und Ishaq ibn Rahawiyah, die das Gute benehmen mit das Unterlassen des Wutes. Und es wurde auch als Marfu' überliefert, dies wurde auch als Marfu' yani vom Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert, dies überlieferte Muhammad ibn Nasr al-Maruzi in Kitab al-Salah von Hadith Abi al-Ala ibn al-Shukhair, dass ein Mann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam vor seinem Gesicht kam und sagte: Ja Rasulallah, welche Tat ist besser oder die beste? Er sagte: Das Gute oder das Schöne benehmen. Dann kam er ihm von der Rechten, von seiner Rechten, und sagte: Ja Rasulallah, welche Tat ist die beste? Er sagte: Husnul Khuluq, das Schöne benehmen. Dann kam er ihm von der Linken, von seiner Linken, und sagte: Ja Rasulallah, welche Tat ist die beste? Sagte er: Das Schöne benehmen. Dann kam er ihm von hinter ihm, ja, und sagte: Ja Rasulallah, welche Tat ist die beste? Dann drehte sich Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zu ihm und sagte: Was ist mit dir, dass du nicht verstehst? Das Schöne benehmen ist, dass du nicht wütend wirst, wenn du kannst. Und das ist ein Hadith Mursal. Okay? Das ist ein Hadith Mursal. So ist seine Aussage sallallahu alaihi wasallam für denjenigen, der ihn fragte, dass er ihm was nahe liegt: Werde nicht wütend. So trägt das zwei Sachen. Die erste Sache ist, dass das, was er beabsichtigt oder das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam meint, ist, dass das Befehlen mit den Ursachen, das Befehlen der Ursachen und Gründe, die das gute Benehmen verpflichten oder erfordern, ja, oder bringen, von Großzügigkeit und Güte, ja, und Sanftmütigkeit und Scham und Bescheidenheit und dass man erträgt, ja, yani das Leiden und das Leiden von den anderen zurückhält, yani nicht gibt, nicht ihnen Leid zufügt, ja, verzeihen und vergeben und die Wut zu unterdrücken und lächeln, ja, und erfreut zu sein und so weiter, yani dass man nicht in den Leuten yani böse schaut und so weiter. Und dergleichen von den schönen Benehmen. Denn die Seele, wenn sie diese Benehmen hat, diese Akhlaq hat, ja, und diese Akhlaq werden bei ihr zur Gewohnheit, dann verpflichtet das und erfordert das die Abwehr des Wutes, wenn seine Ursachen passieren oder geschehen. Und die zweite Sache ist, dass das, was gemeint ist, dass du nicht nach dem handelst, was die Wut erfordert, dass du nicht nach dem handelst, was die Wut erfordert, wenn sie geschieht. Yani, was erfordert die Wut? Dass du ausrastest und dass du das und dass du schimpfst und dass du verfluchst und so weiter. Dass du das, wenn du wütend wirst, nicht machst. Sondern bemühe dich, ja, dies umzusetzen und nach dem zu handeln, was befohlen wird. Denn was befohlen wird oder was befohlen wurde, denn die Wut, wenn sie den Sohn Adams besitzt, dann ist sie diejenige, die ihm befehlt und verbietet. Und dies für diese Bedeutung sagt Allah Azza wa Jal: Und als die Wut von Musa schwieg oder wegging, ja, wortwörtlich übersetzt, als die Wut von Musa schwieg, ja, Al-A'raf 154. So, wenn der Mensch das nicht umsetzt und macht und gehorcht, was seine Wut ihm befehlt, und sich bemüht und anstrengt dabei, ja, dann wird von ihm das Böse und das Schlechte des Wutes weggehen. Und vielleicht beruhigt er sich und die Wut, ja, geht von ihm weg, ja, und eilt sich von ihm weg, ja, als wäre er niemals wütend geworden. Und auf diese Bedeutung hat der Koran hingewiesen mit der Aussage von Allah Azza wa Jal, ja, und wenn sie wütend werden, verzeihen sie. Surah Shura, Vers Nummer 37. Und mit der Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala und Azza wa Jal, والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Und diejenigen, die ihre Wut unterdrücken und den Menschen verzeihen, und Allah liebt, die Gutes tun. Ja, Surat Al-Imran, Vers Nummer 134. So, wir hören inshallah hier auf und machen inshallah morgen oder das nächste Mal inshallah weiter. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.